Morgen Abend können Sie hier im Deutschlandradio Kultur ein Live-Feature über den illegalen Handel mit Kokain hören. Den Handel von Kolumbien über Mexiko bis nach Europa. Illegale Drogen töten, so heißt dieses Feature. Und in dem Titel steckt ja schon die These, eine Freigabe von Drogen würde womöglich weniger Menschen töten. Freigeben oder nicht, darüber können Sie online diskutieren, zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Deutschlandradio Kultur. Und auf unserer Internetseite deutschlandradiokultur.de, da finden Sie unglaublich viele Informationen rund um das Thema Drogenhandel. Wir wollen jetzt über den Alltag im Drogenland Mexiko sprechen mit unserer Kollegin Ellen Hering, die sich viel mit Themen, die sich in Mittel- und Südamerika abspielen, beschäftigt. Ellen, man hört ja sehr oft von Bandenkriegen, von Morden, auch mal, dass ein Drogenboss gefasst wurde. Inwiefern ist der ganz normale Bürger in einem Land wie Mexiko von den Aktivitäten der organisierten Kriminalität betroffen? Also erstmal muss man sagen, es gibt in Mexiko natürlich ganz normalen Alltag und die Menschen gehen da zur Arbeit und haben ihre Familie und heiraten und freuen sich auch gelegentlich. Also es ist nicht so, dass das alles immer dominiert und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, in welcher Region in Mexiko man ist, wobei man sagen muss, keine Region ist sicher und was ich beobachtet habe, ist einfach, ich kenne das Land ja schon sehr lange, dass sich die Gesellschaft in gewisser Weise brutalisiert hat. Mhm. Diese ewigen Schlagzeilen jeden Tag, das geht ja schon seit über 10 Jahren, jeden Tag ermordete, abgeschnittene Köpfe auf den Titelseiten der Zeitung, das stumpft einfach ab. Und die Menschen bekommen Angst. Das ist so eine ständige, latente Angst, die die begleitet. Das bedeutet, ich beobachte einen gewissen Rückzug. Die Menschen gehen nicht mehr so viel raus. Kinder und Jugendliche werden von A nach B gekarrt und dort wieder abgeholt, weil die Eltern Angst haben. Und auch zu Recht, weil die Entführungen enorm zugenommen haben und eigentlich ein neuer Geschäftszweig der Kriminalität sind. Und jeder weiß, wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, den kann es treffen. Also so ein normaler Alltag, ich gehe jetzt aus und die Disco und die Bar gibt es dann eben doch nicht. Nee, das gibt es nicht mehr, wie es das früher mal gab. Und jetzt haben Sie die Entführung erwähnt, steckt auch dahinter, steckt hinter all dem, was da passiert, die Drogenmafia? Ja, also ich würde das gar nicht so isoliert betrachten, die Drogenmafia, weil die sich natürlich längst diversifiziert hat. Es gibt andere sehr lukrative Geschäftsfelder, also ich nenne jetzt nur mal den Menschenhandel, diversen Schmuggel, Raubkopien sind ein Riesenfeld, Internetkriminalität und eben auch Entführungen, genau. Damit beschäftigt sich die organisierte Kriminalität, aber auch kleinere kriminelle Gruppen, die es ja in jeder Gesellschaft gibt, die finden eben jetzt quasi Schutz unter dem Dach der organisierten Kriminalitäten, können sich ganz anders entfalten als früher. Und der Staat, das darf man auch nicht vergessen, ist eben ein ganz wichtiger Akteur dabei. Der Staat müsste sich dem eigentlich entgegenstellen, tut er aber nicht. Ich habe mich mal unterhalten darüber mit dem Ökonomen Edgardo Buscaglia. Der hat in 107 Ländern die organisierte Kriminalität und deren Strukturen untersucht und der hat das so formuliert. So können vielleicht Banden existieren, aber solche hochkomplizierten Unternehmensstrukturen, die jedes Jahr hunderte Millionen Dollars bewegen, die können nicht ohne die Zustimmung der Autoritäten agieren. Hier muss es eine Komplizenschaft mit dem Staat geben. Das war der O-Ton. Was sagten Sie von Edgardo? Von Edgardo Buscaglia, das ist so der Experte für organisierte Kriminalität in Lateinamerika insbesondere. Und was eben schlimm daran ist, was er beschreibt, diese Komplizenschaft des Staates, ist, man kann sich ja an niemanden mehr wenden als Opfer. Man kann nicht zur Polizei gehen, die Justiz funktioniert auch nicht. 90% der Verbrechen werden in Mexiko nicht aufgeklärt. Ja, wohin geht man dann? Ja, wohin geht man dann? Gute Frage. Man kann sich versuchen, zusammenzutun, was erfreulicherweise auch immer mehr passiert. Und man kann sich auch an eine Menschenrechtsorganisation wenden. Sowas gibt es in Mexiko, auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Aber eben von staatlicher Seite aus gibt es keine Ansprechpartner. Im Gegenteil, die meisten Mexikaner haben Angst vor der Polizei und raten auch jedem ab, dorthin zu gehen. Wir hören mal dazu José Marroquín Ferreira, der ist Direktor eines Menschenrechtszentrums in Mexiko-Stadt. Die Tatsache, dass es bei uns keine klare Verfolgung von Straftaten gibt, die Tatsache, dass es zu keinem ordentlichen Gerichtsverfahren kommt, führt zu einem enormen Missbrauch auf allen Seiten. Nicht nur die Kriminellen haben nichts zu befürchten. Vor allem auch die Funktionäre der staatlichen Behörden können tun und lassen, was sie wollen. Es passiert ihnen ja nichts. Sie haben ja auch ganz direkt eigene Erfahrungen gemacht mit der Gewalt in Mexiko. Ihre Freundin und deren Mann wurden ermordet in Mexiko. Ihr eigenes Haus war über ein halbes Jahr in den Händen der Drogenmafia. Sie haben gerade gesagt, an die Polizei kann man sich nicht wenden. Hat Ihnen irgendjemand geholfen dort? Ja, also im Falle meiner Freundin niemand, übrigens auch nicht die deutschen Behörden. Sie waren nämlich Deutsche, die hätten durchaus mehr machen können. Aber das Dorf und die Region, in der das geschah, sind in der Hand der Mafia und es gibt dort keine Möglichkeit der Aufklärung. Das ist einfach so, die Mörder laufen frei herum. Jeder weiß, wer das war. Die sagen das auch. Ich weiß das auch. Und wenn ich das so persönlich sagen darf, das ist unheimlich bitter, das mitzuerleben. Und im Falle unseres Hauses hatten wir insofern Glück, dass es dort so einen internen Streit der beteiligten Gruppen gab und die haben sich gegenseitig erschossen, also wirklich vor unserem Haus. Und da ist so ein Machtvakuum entstanden und die Nachbarn haben sich in diesem Moment, die waren natürlich terrorisiert von denen, die haben sich organisiert und wir waren in ständiger Verbindung mit denen und die haben zu uns gesagt, ihr müsst jetzt kommen und das haben wir dann gemacht. Also die nachbarschaftlichen Initiativen und das gesellschaftliche Zusammenhalten, das ist das, was am ehesten noch was bringt. Wir behandeln ja diesen ganzen Themenkomplex auch im Zusammenhang eben mit diesem Drogenfeature, das morgen Abend hier bei uns im Deutschlandradio Kultur läuft, wo es ja auch darum geht, Drogen freigeben oder nicht. Was glauben Sie denn, würde es helfen, wenn Drogen legalisiert würden? Naja, jedenfalls würde das der organisierten Kriminalität einen ziemlichen Verdienstausfall bescheren. Das wäre schon mal gut, deshalb sollte man darüber nachdenken. Ich persönlich glaube, dass sich inzwischen die organisierte Kriminalität so verzweigt hat und längst nicht nur mit Drogen handelt, dass man die dadurch nicht auslöschen könnte. Man könnte halt einen Teil davon auslöschen und das wäre sicher nicht schlecht. Der Alltag im Drogenland Mexiko. Wir haben mit unserer Kollegin Ellen Hering darüber gesprochen. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema, schauen Sie auf unsere Internetseite deutschlandradiokultur.de. Unter der Überschrift Illegale Drogen töten finden Sie da ein großes Multimedia-Projekt zu dem Thema. Und wie gesagt, Sie können auch mitdiskutieren eben über diese Frage, Drogen freigeben oder nicht. Wir nehmen Ihre Kommentare auch auf in das Live-Feature zu dem Thema, das wir morgen senden, morgen Abend um 18:05 Uhr hier im Deutschlandradio Kultur.